اللهم إنك عفو. تحب العفو فاعف عني. تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو. اللهم إنك عفو. تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو. اللهم إنك عفو. تحب العفو فاعف عني. تحب العفو فاعف عني. Dieser Dua wird bei At-Tirmidhi überliefert und sie bedeutet so viel wie: O Allah, du bist ja der Vergebende, du liebst die Vergebung, so vergib mir. Und diese Dua hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam unserer Mutter Aisha radiallahu an gelehrt, als sie nämlich fragte, dass ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn ich die Laylatul Qadr, diese besondere Nacht, die im Ramadan Allah und den Menschen geschenkt hat, wenn ich diese besondere Nacht also erfasse, was soll ich dann sagen? Das ist eine sehr gute Frage, denn oft fehlt es uns leider an Worten und fehlt es uns leider auch an Ideen, was eigentlich jetzt am wichtigsten wäre, wenn diese besondere Gelegenheit halt da ist. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam lehrte sie also diese Dua, dass: O Allah, du bist ja der Vergebende, du liebst die Vergebung, so vergib mir. Und Afu ist eine Art von Vergebung, oder der Vergebende Allah, das ist eine Art von Vergebung, die hier angedeutet wird, nämlich, dass man so vergibt, dass die Sünden ausradiert, ausgelöscht werden, also so, als ob gar nichts geschehen wäre. Ja, dass man also komplett gereinigt, gesäubert, frei von Sünden wieder dasteht. Allah das wirklich so verzeiht, als ob nie was passiert wäre. Das ist natürlich eine ganz besondere Gnade, wenn Allah das jemandem schenkt und gewährt. Deswegen sollten wir diese Dua immer wieder machen und ganz besonders im Ramadan, wenn wir auf der Suche, wenn wir im Bestreben sind, Laylatul Qadr zu erfassen.